Hallo Mari, ihr plant einen Kongress wie jedes Jahr und zwar am 21. und 22. November. Was ist das genau für ein Kongress, den ihr als Informationsstelle Militarisierung in Tübingen plant? Wir machen ja einmal im Jahr eben diesen Kongress. Das ist auch so der größte Event, den wir zumindest selber stemmen. Der ist immer so im November, einmal war er auch Anfang Dezember, meistens eine Woche vor dem Kasseler Friedensratschlag. Und da haben wir jeweils ein Schwerpunktthema, was auch meistens irgendwie mit Aktualität zu tun hat. Letztes Jahr war das zum Beispiel die Digitalisierung der Kriegsführung. Und da beschäftigen wir uns dann 2 Tage damit, mit meistens so 7, 8 Panels, 2, 3 Vorträge. Das sind eigentlich immer ganz schöne, nette Events, wo dann so 100 bis 200 Leute zusammenkommen, also unterschiedlich viele, die da zugleich da sind. Kommen auch Leute von weit her, kommen auch viele Tübingerinnen, die uns wohlgesonnen sind und Leute aus der näheren und weiteren Umgebung. Das klappt natürlich dieses Jahr nicht so ganz. Also euer Thema holt euch ein, könnte Mensch so sagen, ne? So ein bisschen. Das Thema dieses Jahr ist Politik der Katastrophe. Da haben viele, glaube ich, auch ein bisschen Schwierigkeit, sich was drunter vorzustellen. Im Vergleich zu den anderen Themen, die wir da bis jetzt in den letzten tatsächlich auch schon 20 Jahren bearbeitet haben, ist es tatsächlich auch ein bisschen offener und weiter von unseren Kernthematiken entfernt. Also normalerweise sind da doch immer die Akteure, die wir uns eigentlich jedes Mal angucken, die Bundeswehr, die EU beziehungsweise ihre militärischen Strukturen, die NATO und dann gucken wir uns vielleicht noch einzelne Regionen an unter dem jeweiligen Thema. Das ist tatsächlich normalerweise relativ schematisch. Die Referentinnen kommen auch überwiegend aus dem Kreis der IMI-Aktiven und Forscherinnen. Und dieses Jahr ist das alles ein bisschen weiter auseinander, so wie halt auch die Form des Kongresses ein bisschen experimenteller stattfinden wird. Und mit dem Thema begeben wir uns auch über so eine klassische Analyse der Militär- und Sicherheitspolitik auch ein bisschen hinaus. Wobei du hiermit, wenn ich jetzt auf das Programm gucke, für mich vor allem den Sonntag ansprichst. Weil am Samstag, finde ich, geht es ja genau um das, was du gerade sagst, da geht es um Bundeswehr, NATO, PESCO, Aufstandsbekämpfung im Sahel und so, oder? Das ist auch dabei, aber tatsächlich haben wir ja auch, fangen wir mal an mit der Schockdoktrin von Naomi Klein. Gut, das hat natürlich auch so eine sicherheitspolitische Komponente von der Zerstörung und dem neoliberalen Wiederaufbau von Gesellschaften. Wir wollen dann ja auch jemanden aus dem Libanon zuschalten, die dann ein bisschen beschreibt, wie da diese Explosionskatastrophe eine Transformation der Gesellschaft oder des politischen Systems sozusagen einleitet oder begleitet. Das ist ja so der erste Block, wo wir so ein bisschen einleiten wollen, einfach in die Idee. Das zweite ist dann Bundeswehr als Corona-Profiteur, das ist schon richtig. Und Geopolitik im Schatten von Corona, da geht es dann schon auch ein bisschen klassisch um unsere Themen. Aber am Ende, wo du die Aufstandsbekämpfung im Sahel angesprochen hast, wollen wir ja auch hier mit Corona-Kapitalismus und imperiale Lebensweise. Oder wenn wir uns die Rohstoffgewinnung in Guinea angucken und die Proteste in Chile. In Chile ist ja jetzt die Bundeswehr zum Beispiel oder also die deutsche Sicherheitspolitik, dort die hat da auch mal Panzer hingeliefert und dann waren da deutsche Soldaten zur Ausbildung. Aber das steht da nicht im Mittelpunkt, sondern wir wollen uns tatsächlich auch so ein bisschen den Neoliberalismus und die Nord-Süd-Verhältnisse sozusagen jenseits von der konkreten militärischen Gewalt angucken, sondern auch überlegen, wo ist eigentlich wann die Katastrophe und wird von wem definiert. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also die Idee der imperialen Lebensweise ist ja auch die Frage, wie hiesiger Wohlstand und hiesige Konsumsituationen und so verbunden sind eigentlich mit einer alltäglichen Katastrophe woanders auf dem Planeten. Am Sonntag wollen wir auch das Thema Klimawandel irgendwie einbeziehen, aber dabei halt auch nicht leugnen, dass die Corona und andere Situationen hier auch einen katastrophischen Charakter haben. Und die Corona-Krise hat uns ja tatsächlich gezeigt, dass die Politik ganz schön handlungsfähig ist, also von heute auf morgen im Grunde die Grundlagen des politischen Systems, jetzt hier den Parlamentarismus, auch sozusagen die rechtliche Anfechtbarkeit politischer Entscheidungen, Grundrechte und auch das Wirtschaftsleben von heute auf morgen auf den Kopf stellen kann oder zum Stillstand bringen kann, wenn sie eben eine Katastrophe erkennt. Und wir wollen uns dann auch die Frage stellen, wo sind diese Katastrophen eigentlich Alltag, wo werden sie vielleicht genau durch diese Politik auch provoziert, perpetuiert und welche Katastrophen identifizieren wir jetzt zum Beispiel, auf die einfach nicht reagiert wird. Also wo vielleicht auch mal drastische Maßnahmen zu ergreifen wären, wie einerseits zum Beispiel Klimawandel, aber ein anderes Thema, was ich da ganz auffällig finde, ist einfach der Rassismus und rechtsradikale Strukturen in Polizei, Militär, Geheimdiensten und so weiter. Also da kommen ja spektakuläre Sachen hoch und der Politik ist es mittlerweile auch nicht mehr möglich, da das alles als Einzelfälle abzutun. Sie versucht es trotzdem und allein an der Frage, ob man jetzt mal guckt, ob es generell irgendwie rassistisches Gedankengut in der Polizei gibt, ob man da mal eine wissenschaftliche Studie dazu anstößt, scheiden sich die Geister und wird monatelang diskutiert, mal ganz zu schweigen davon, wie an anderen Stellen nicht reagiert wird auf rassistische Morde und solche Sachen. Du meinst, dass ihr sonst mehr beim Militär direkt bleibt. Das ist der Unterschied. Würdest du das so sagen, dass ihr mehr drüber hinausschauen wollt dieses Mal ein bisschen? Tatsächlich würde ich sagen, wir wissen auch bei manchen Vorträgen noch gar nicht so genau, was uns erwartet. Wir haben dadurch, da müssten wir vielleicht auch auf jeden Fall noch drüber reden, welches Format der Kongress dieses Mal haben wird. Dadurch, dass viele Sachen dann per Radioübertragung oder also Internet, Big Blue Button stattfinden wird, haben wir halt dann tatsächlich auch andere Möglichkeiten, nochmal Referentinnen auch von woanders einzubinden. Gestaltet sich im Moment schwieriger, als wir gedacht haben. Aber tatsächlich, sage ich mal so, während wir sonst den Kongress veranstalten und uns dann natürlich mit einer inhaltlichen Tiefe damit auseinandersetzen, wissen wir eigentlich vorher schon ganz schön genau, was dabei rauskommen wird. Also zugespitzt gesagt, die Pressemitteilung, den Bericht vom Kongress könnte man mehr oder weniger vorher schreiben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so sagen darf. Habe ich jetzt gesagt, dieses Mal lassen wir uns da auch an ein paar Stellen überraschen. Was uns natürlich ganz klar war aus unserer Perspektive, wir müssen die geopolitischen Machtverschiebungen im Kontext der Pandemie ausleuchten. Das war uns eigentlich allen ein Anliegen. Haben dann überlegt, wir machen das vielleicht unter dem Begriff der Tech-Geopolitik, also der Frage, welche Verschiebungen gibt es da in Technologie und vielleicht auch technologischen Wertschöpfungsketten, die jetzt eben immer stärker geopolitisch aufgeladen werden, also dass sich da autarke Räume mit geschlossenen Wertschöpfungsketten herausbilden. Das wird ja der Beitrag sein, den ich mache und ich bin da ehrlich gesagt auch noch nicht sicher, worauf sich das sinnvoll zuspitzen lässt. Also als wir das diskutiert haben, hatten wir irgendwie die im Nachhinein naive Vorstellung, dass man vielleicht bis zum Herbst, Winter schon absehen kann, welche Staaten, Länder, Blöcke, Regionen da vielleicht als Gewinner oder Verlierer aus dieser Pandemie hervorgehen und welche unterschiedlichen Strategien von unterschiedlichen geopolitischen Akteuren verfolgt werden. Und ich muss sagen, dass da zeichnen sich gewisse Tendenzen ab, aber im Großen und Ganzen finde ich, zeigt sich da auch alle paar Wochen ein anderes Bild. wer da jetzt als Gewinner und Verlierer draus hervorkommt und welche Strategien da irgendwie erfolgreich sind und ob und wann die große ökonomische Krise da hinten dran kommt und solche Dinge. Also da sind wir uns dieses Mal an manchen Punkten auch noch gar nicht so sicher und gehen da mit mehr eigenen Fragezeichen und offenen Fragen an das Thema ran und haben das Thema tatsächlich auch nicht so klar umrissen wie sonst. Du hattest angesprochen, dass ihr so nicht nur inhaltlich einige Sachen noch gar nicht wisst, wie die sich entwickeln, also dass ihr von der Geopolitik Unsicherheiten habt bei der Digitalisierung der globalen. Aber wie wollt ihr das eigentlich selber jetzt technisch regeln, wo du gerade von Tech-Geopolitik gesprochen hast? Also ich habe gehört, heute Abend macht ihr irgendeinen Test oder sowas? Heute Abend ist ein großer Probelauf. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir da mit dem System und dem Server zurechtkommen, den wir da nutzen wollen, von den freien Radios. Die Idee ist ja, dass wir dieses Mal nicht wollen, dass sich aus der ganzen Republik 100 Leute aufmachen und hier zusammenkommen und ein Wochenende verbringen, so schön wir das immer finden und fänden, wird es wahrscheinlich gar nicht mehr erlaubt sein bis dahin. Es wäre wahrscheinlich auch nicht verantwortbar und deswegen wollen wir den vor allem aufs Radio abstützen. Also der ganze Kongress wird über das hiesige freie Radio, mit dem wir da schon lange auch beim Kongress kooperieren, übertragen. Das kann man dann in Tübingen, Reutlingen, Rottenburg über den Äther hören, aber auch weltweit tatsächlich im Livestream als Audio. Und dann wird es eben auch noch Big Blue Button geben. Da kann man sich das dann auch im Internet angucken. Da müssen wir schauen, wie die Qualität wird. Das ist aber nicht sozusagen unsere oberste Priorität, dass das dann alles schick im Internet mit Video gestreamt wird, sondern das Wichtigste ist uns eigentlich, dass man es sich überall anhören kann. Ja, und zuletzt haben wir hier auch noch zwei Räume im soziokulturellen Zentrum. Das ist sehr groß. Die haben da auch einen sehr professionellen Umgang und Erfahrungen mit Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen. Und da werden dann jeweils so 20 bis 30 Leute reinpassen und gemeinsam teilnehmen und auch ein bisschen die Diskussionen hoffentlich anschieben. Also wir wollen schon die Möglichkeit schaffen, dass das für Leute, die es wirklich wichtig ist, vielleicht auch mal wieder mit anderen Menschen politisch zusammenzukommen und sich auszutauschen, dass das eben auch unter vertretbaren pandemischen Hygienebedingungen stattfinden kann. Da muss man sich dann tatsächlich aber anmelden, vor allem wenn man von außerhalb kommt, weil da wird die Anzahl der Leute, die in die Räume kommen, tatsächlich begrenzt sein und ich schätze auch an irgendeinem Punkt auch ausgeschöpft. Und diese Big Blue Button Idee, ist das Referentin von außerhalb dazugeschaltet werden können oder was ist die Idee dabei? Beides, also es gibt Podien, da ist nach jetziger Planung, weiß man natürlich auch nicht, wie sich die zweite Welle weiter über uns hereinschwappt, ist gedacht, dass alle Referentinnen vor Ort sind und dann wird es einfach sozusagen als Videostream über Big Blue Button übertragen. Es gibt andere Podien, da sitzen dann vielleicht ein, zwei Leute hier in Tübingen vor dem echten Publikum. Und ein, zwei schalten sich von außen dazu und es gibt Podien, da sitzt nur der oder die Moderatorin in Tübingen vor dem echten Publikum und die Referentinnen werden dann jeweils per Big Blue Button dazugeschalten. Also es ist so eine Mischung zwischen diesem Format des Videoseminars, Online-Seminars, wie es ja mittlerweile viele schon ausprobiert haben, und dass wir einfach diesen Big Blue Button Server nutzen für Livestream, weil uns der auch unter Datenschutzbedingungen tatsächlich am aussichtsreichsten, am wünschenswertesten erschien, weil wir wollten das jetzt nicht über Facebook und so weiter streamen. Da wissen wir, wo der Server steht, sagen wir mal so. Und mit diesem Big Blue Big Blue Button. Ist es da auch möglich, von außerhalb mitzudiskutieren? Nee, wie gesagt, wir haben ja normalerweise so 150, 200 Besucherinnen schon vor Ort im Raum. Da wollten wir jetzt keine, also wir rechnen damit, dass im Internet vielleicht ähnlich viele oder noch mehr Leute teilnehmen. Das klappt dann natürlich nicht so mit so einer klassischen Videokonferenz, wo alle gleichberechtigt teilnehmen können. Da könnte dann auch passieren, das ist jetzt auch Ziel des heutigen Probelaufs, dass einfach irgendwo die Bandbreiten irgendwann nicht mehr reichen. Und deswegen ist es so, dass man da also tatsächlich nur die Leute sehen wird, die moderieren und referieren. Es gibt aber eine Chatfunktion, wo dann auch Fragen gestellt werden können. Wie gut wir das hinkriegen, schauen wir mal. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit Toleranz und sonst was rangehen. Und wir machen ja inhaltliche Arbeit in erster Linie. Wir haben sowas noch nicht gemacht. Wir sind jetzt auch nicht die typischen Präsentatoren interaktiver Online-Formate mit den hippen Schnitten rüber. Und was sagt die Internet-Community? Wie verläuft die Diskussion im Chat? Ja, im Grunde wollen wir das mal probieren, aber wie gut das klappt, wissen wir nicht. Also so ganz das Gleiche und so ganz so interaktiv wie normal wird es vielleicht tatsächlich nicht sein. Wir geben uns da wirklich alle Mühe, aber stoßen da auch an Grenzen und es ist ein Experiment und es kann auch verdammt viel schief gehen. Also kann man euch wünschen, dass hinter den technischen Herausforderungen die Themen nicht so ein bisschen verschwinden, ne? Ja, wir geben uns da tatsächlich auch Mühe und suchen, eigentlich wollen wir lieber technische Pannen riskieren, als den Inhalt aus dem Blick zu verlieren, ja. Und es wird dann also um die Politik der Katastrophe am 21. und 22. November gehen. In Tübingen, live bei der Wüstenwelle, im Livestream des Freien Radios weltweit und hoffentlich auch auf Big Blue Button, jawohl.